Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Wir kommen von Jimmy Boy. Den Werbeblock mache ich mal sehr kurz. Draußen liegen zwei größere Plakate und ein Flugblatt, habe ich gesehen. Die sind zum Mitnehmen gedacht und ihr seid alle herzlich eingeladen, auch auf Seminare zu kommen und dort zum Beispiel einige der Sachen, die wir jetzt hier ansprechen, mit uns zu diskutieren. Ich wollte meinen Vortrag damit anfangen, dass ich nochmal eben sagen wollte, also ich werde vom jüdisch-amerikanischen Finanzkapital bezahlt. Das muss sich keiner mehr mit der Frage herumärgern und herumschlagen und kann jeder aufpassen, welche Argumente ich bringe und ob sie denn stimmen. Hinter dem Faschismus steht das Kapital, heißt ein recht bekannter Demospruch. Für viele Leute ist der alles, was über das Verhältnis Faschismus-Kapitalismus zu sagen ist. Die Theorie, die hinter diesem Demospruch steckt, glaubt, sie sei ganz schön radikal, indem sie der herrschenden Klasse aber mal so richtig die Maske vom Gesicht reißt. Hitler, so will diese Theorie sagen, sei nur ein Clown des Großkapitals gewesen. Diese Theorie, der Faschismus sei die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals, hat früher insbesondere Kommunisten und, als es sowas noch gegeben hat, linken Sozialdemokraten eingeleuchtet. Ganz aus blauem Dunst sind sie da nicht drauf gekommen, sondern es gab schon einige Anhaltspunkte dafür, dass die damals herrschenden Klassen, damals machte das auch noch Sinn, von sowas zu reden, den Faschismus in all seinen verschiedenen Erscheinungsformen und nationalen Varianten ziemlich klasse fand. Der italienische Faschismus zum Beispiel war zu Beginn, wie gesagt zu Beginn, mehr oder weniger eine Truppe zur Zerschlagung der Gewerkschaften, bezahlt von Großgrundbesitzern und Kapitalisten. In Deutschland haben die großen Banken und die Chefetagen der großen Unternehmen die Nazis kräftig gesponsert. Der Reichsverband der deutschen Industrie hat mehrmals beim Reichspräsidenten von Hindenburg in seinen Denkschriften für Hitler als Kanzler votiert. An der Macht haben sich die Nazis, genau wie die Faschisten anderer Länder, als erstes um die Feinde des Kapitals gekümmert. Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten ins KZ, ihre Organisationen verboten, die Gewerkschaften aufgelöst. Mit Arbeiterrechten hatten es die Nazis bekanntlich nicht so. Fürs Kapital sprang im tausendjährigen Reich allerdings manches raus. Und die Annexion anderer Länder hat sich rein profitmäßig ziemlich gelohnt, was übrigens beim Wiederaufstieg von Westdeutschland eine ganz schöne Rolle gespielt hat. Und was die Nazis dann gemacht haben, entsprach auch ziemlich genau fast wortwörtlich, dem Wünschen, die das deutsche Kapital schon im Ersten Weltkrieg als Kriegsziele aufgestellt hatte. Will man dieser Theorie, die, sage ich mal, vor 1989 ein bisschen verbreiteter war, als sie das heute ist, glauben, haben sich die Unternehmer den Faschismus ausgedacht, um endlich wieder Herr im Haus zu sein und sich nicht mehr mit dem Betriebsrat beim Festlegen der Tarifverträge herumzuärgern, um nachts keine Albträume mehr von wehenden roten Fahnen zu haben und um die tschechischen, russischen und polnischen Betriebe, billigen Arbeitskräfte und Märkte in die blutigen Krallen zu bekommen. Und einige Theoretiker wollen sogar herausgefunden haben, dass die Nazis vor allem von den Unternehmern unterstützt worden sind, die auf dem internationalen Markt allein nicht recht bestehen konnten. Naja, und deswegen schon von vornherein für ein teures Aufrüstungsprogramm und der gewaltsamen Ausschaltung ihrer Konkurrenten durch Krieg und Eroberung begeistert waren. Eine solche Verschwörungstheorie, das Monopolkapital scheint ein Haufen ausgemachter Schweinebacken zu sein, die bewusst und absichtlich auf ihren Donnerstagstreffen manche Schandtat gegen das gute Volk planen, hält die nationalsozialistische Ideologie für völlig bedeutungslos, der Antisemitismus ist dann bloß ein Ablenkungsmanöver, ein Sündenbock, um die Leute davon abzuhalten, sich an allen Kapitalisten zu vergreifen. Überhaupt die Leute. Beim Lesen der entsprechenden Literatur drängt sich der Eindruck auf, der Faschismus sei ganz ohne Bevölkerung ausgekommen. Maximal tauchen die Anhänger des Faschismus als Verführte und Manipulierte, mithin also als Betrogene auf. Auf eine pseudosozialistische Demagogie sollen die Wähler der NSDAP hereingefallen sein. Mit seiner raffinierten antikapitalistischen Demagogie, so meinte die Kommunistische Internationale, mache der Faschismus sich den tiefen Hass der Werktätigen gegen die räuberische Bourgeoisie, gegen die Banken, die Trusts und die Finanzmagnaten zunutze und stellt Losungen auf, die im gegebenen Moment für die politisch unreifen Massen am verlockendsten sind. Damit wäre das linke Weltbild wieder im Reinen. An sich haben die Volksmassen nämlich das Richtige gewollt, den Sozialismus. Leider waren sie dann zu blöd, die KPD auf dem Stimmzettel zu finden. Gegenthese dazu, die hier heute ausgeführt werden soll. Nein, die Anhänger der Faschisten waren nicht alles verhinderte Sozialisten. Und der Sieg des Faschismus war und wäre darum auch kein Zeichen dafür, wie sozialistisch mittlerweile der Kopfinhalt der Bevölkerung geworden ist. Im Gegenteil, der Faschismus, das ist erstmal ein unzufriedener Untertanenstandpunkt, der was ganz anderes im Kopf hat als das, was eine vernünftige, sozialistische, linksradikale, kommunistische, wie auch immer, Bewegung so will. Ich verrate schon mal das Resultat von dem, worauf ich hinaus will. Das ganz normale, demokratisch-marktwirtschaftliche Bewusstsein enthält lauter Ansatzpunkte für faschistische Verlängerungen. Und darum bleibt faschistisches Denken mitten in der schönsten, besten, funktionierenden bürgerlichen Demokratie hochaktuell, auch wenn heute die Unternehmerverbände auf eine Neuauflage der Nazis echt wenig Bock hätten. Im Folgenden soll es darum gehen, wie Faschisten auf ihre Kritik am Kapitalismus kommen, warum sie mit dieser Kritik meistens offene Türen einrennen, was Faschisten historisch dann am Verhältnis von Staat und Kapital geändert haben, wo sie an die Macht gekommen sind, und da das von den Veranstaltern gewünscht war, noch ein bisschen was darüber, was die besondere deutsche Beuteökonomie während des Zweiten Weltkriegs war. Ich fange an mit, wie sich Klein Hänschen die Marktwirtschaft vorstellt. Im Denken ihrer Fans funktioniert der Kapitalismus, vulgo Marktwirtschaft, ungefähr so. Alle dürfen machen, was sie wollen und konkurrieren munter los. Sie kaufen und verkaufen, mieten und vermieten, arbeiten und investieren. In dem Bestreben, an möglichst viel Geld zu kommen, schaffen sie dabei in Form von Waren und Dienstleistungen super viel Reichtum und jede Menge Arbeitsplätze. Nur so kommt zustande, was zur Versorgung der Menschen nötig wäre. Was irgendjemand gebrauchen könnte, wird von findigen Geschäftsleuten als Marktlücke entdeckt und schwupps befriedigt. Nur der heilsame Zwang des Marktes treibt die Leute zu Höchstleistungen an. Ohne die ganze Konkurrenz, so das herrschende Weltbild, würden die Leute nur in den Hängematten, die es dann gar nicht gäbe, den ganzen Tag faul herumliegen. Der Mensch ist dem Menschen in diesem Weltbild also nicht nur ein Wolf, sondern auch ein Faultier. Und zudem ein ziemliches Schaf, das sich über ein extra tricky Wirtschaftssystem selbst überlisten muss, um Hunger, Durst und Kälte zu bekämpfen. Machen wir uns das nochmal klar, ich wiederhole den Gedanken auch noch zweimal, das ganz bornierte Interesse am Geldverdienen soll die Bedürfnisbefriedigung organisieren. Und zwar viel besser, als wenn die Gesellschaft einfach planen würde, was voraussichtlich so gebraucht wird und dann für die Herstellung sorgen würde. Planwirtschaft will das gängige Bewusstsein nicht, sondern eine Marktwirtschaft, in der das Interesse am Geldverdienen dazu führt, dass die Firmen sich immer bemühen, möglichst billig und möglichst gut zu produzieren, weil sonst die werte Kundschaft noch zur Konkurrenz geht und man auf dem produzierten Kram sitzen bleiben würde. Und so treiben sich alle zu Höchstleistungen an und die Welt wird jeden Tag reicher, bunter und schöner. Ich traue mich, den abgemeierten Witz noch zu machen. Wie viele Liberale braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kein, wenn es das Bedürfnis danach gibt, wird der Markt das schon machen. Herrliche Zeiten also, in denen jeder an sich selber denkt und somit und gerade dadurch an alle gedacht ist. Nun trifft dieses Weltbild auf eine Realität, die es nicht immer erklären kann. Wenn der Markt nur eine tricky Konstruktion ist, um dafür zu sorgen, dass alle Sachen dahin kommen, wo sie gebraucht werden, warum gibt es dann so viele unbefriedigte Bedürfnisse und gleichzeitig jede Menge Sachen, die Leute gut gebrauchen könnten, aber nicht kriegen? Denn die gibt es, weil in der kapitalistischen Gesellschaft eben nur die Bedürfnisse zählen, die sich auch in Geld ausdrücken können. Und Geld ist knapp, vor allem in den unteren Klassen der Gesellschaft. Da klingt das Gerede von der Lenkungsfunktion des Geldes, in den entsprechenden VWL-Büchern heißt das Allokationsfunktion, manchen ganz schön hohl. Ist nämlich ganz schön blöd, wenn das Geld nicht zu einem hingelenkt würde und man darum ganz wenig kaufen kann. Wenn die Konkurrenz auf dem Markt nur dazu da ist, sicherzustellen, dass nicht an den gesellschaftlichen Bedürfnissen vorbeiproduziert wird, warum müssen denn dann auch Betriebe dicht machen, die gerade noch profitabel produzieren und nützliche und durchaus gefragte Sachen herstellen? Denn das ist so. Im Kapitalismus wird dauernd Reichtum vernichtet. Und zwar nicht erst, wenn ein Betrieb richtig bankrott ist, sondern weil er sein Zeug nicht mehr losgeworden ist. Da reicht es schon, dass es lukrativere Anlagemöglichkeiten gibt oder dass der Gewinn nicht ausreicht, die plötzlich erhöhten Kreditzinsen zu zahlen oder dass man vermutet, es könnte dazu kommen. Eben weil die hergestellten Sachen oder angebotenen Dienstleistungen nur dazu da sind, um mit ihnen einen Gewinn zu machen. Sieht gar nicht so gut aus mit der Reichtumsproduktionswundermaschine Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus eigentlich dazu da ist, viel Reichtum zu schaffen, damit alle durch ihre Hände Arbeit ganz wunderbar reich werden können, warum steigen dann eigentlich die Börsenkurse bei Entlassungen? Warum sind die ersten Mittel der Kostensenkung Entlassung, Rationalisierung und so weiter? Warum verlagern dann Unternehmen ihre Produktionsstätten an Orte, wo Leute für weniger Geld sich den Rücken krumm schuften? Denn so läuft das. Arbeitskräfte kosten Geld, sie sind also Kostenfaktor. Wenn möglichst billig produziert werden muss, ist klar, dass das Kapital versucht, möglichst viel Arbeit aus seinen Arbeitskräften herauszupumpen und möglichst wenig Geld dafür bezahlen will. Wenn denn der Erfolg der Unternehmen das gemeinsame Interesse aller Standort-Volkskollektivmitglieder ist, warum sorgt denn das permanente Bedienen der Unternehmerinteressen nicht für allgemeines Wohlergehen, sondern streichen Unternehmen Gewinne ein und investieren sie dann da, wo es Deutschland und, so wird sich das übersetzt, den deutschen Arbeitern gar nichts nützt. Eine schöne Erklärung für diese, sage ich mal, Probleme eines ideologischen Bewusstseins sind die berühmten Heuschrecken. Die beigefarbenen Hüpftiere sind zum Inbegriff des gierigen, egoistischen, vaterlandslosen Kapitalisten geworden, was schon mal das Ideal des sozial verbundenen, opferbereiten und vaterländischen Unternehmers verrät. Dies wird immer aufgerufen und den Nieten den Nadelstreifen mahnend vorgehalten, wenn es selbst für hartgesottene Freunde der sozialen Marktwirtschaft schwer wird zu erklären, warum ihr System das einzig Senkrechte ist. Der Übergang zu faschistischen Konsequenzen. Nun kann man auf all diese Probleme der Marktwirtschaft ganz marktwirtschaftlich antworten. Jeder Abonnent der Süddeutschen Zeitung weiß, wovon ich spreche. Die Märkte funktionieren nicht gut genug, weil die Steuern zu hoch sind, die Gewerkschaften zu mächtig, die FDP zu erfolglos, die Politiker nicht radikal genug oder die Chinesen zu unfair sind. Die Liste lässt sich ewig fortsetzen. Oder man kann, das ist mittlerweile das Übliche geworden, seit Frau Merkel Bundeskanzlerin ist, sozialmoralisch werden. Marke, die da oben sollen sich, aber wo sie so viel Gewinne gemacht haben, nun mal an ihre Verantwortung für die da unten erinnern. Oder aber, und es ist gar kein Widerspruch zu dem bisher Gesagten, sondern dann nur eine Radikalisierung, man ruft eine Krise der Nation aus und stellt fest, dass die Politik die Marktwirtschaft nicht genug beaufsichtigt. Das ist noch nicht faschistisch. Das kann man auch sozialdemokratisch machen. Radikaler wird die Sache da, wo die Resultate der Marktwirtschaft so gedeutet werden, dass die Nation nicht den Rang in der Welt hat, den sie eigentlich haben müsste. In so einem Weltbild läuft das marktwirtschaftliche Wirtschaftsleben deswegen nicht rund, weil dauernd das eigene Vaterland von anderen Nationen ausgebeutet und unterdrückt wird. Sei es, dass böse amerikanische Kapitalisten arme deutsche Unternehmer an den Rand drücken, sei es, dass böse polnische Arbeitskräfte guten deutschen Arbeitern die Arbeitsplätze wegnehmen. Hier wird der ideologische Blödsinn, die Marktwirtschaft als einen Dienst für den Menschen anzusehen, nicht nur bitter ernst genommen, sondern dann auch noch nationalistisch gewendet. Sie soll sich als Dienst für das eigene Volk und seinen Staat bewähren. Die logische Forderung daraus, mehr Macht für den eigenen Staat, der alle Ausländer in die Schranken weist. Auch das ist noch nicht faschistisch, das ist der ganz normale Standortnationalismus. Faschistisch wird es dann, wenn man, ausgehend von diesen Überlegungen, gründlich enttäuscht von den Selbstheilungskräften des Marktes, sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass der Staat das auf den üblichen Wegen noch kann, die Wirtschaft beaufsichtigen, die Ausländer in die Schranken weisen. Da wird dann die Forderung, der Staat möge mal gewaltsam nach innen und außen für den Erfolg der Nation sorgen, zur Forderung nach einem anderen politischen System, das auch die Wirtschaft neu organisiert. Das ist auch relativ folgerichtig. Wenn nach außen größere Gewaltaktionen gefragt sind, dann muss nach innen Geschlossenheit herrschen. Das ist eine Weisheit, die übrigens auch nicht gerade faschistisch ist, die haben auch bürgerliche Demokraten durchaus drauf. Und eine Führung, die so ein Programm durchziehen soll, muss halt auch die nötige Macht haben. Und da machen sich Faschisten dauernd Sorgen, dass wenn alle wählen und mitbestimmen können, das eben nicht gegeben ist. Und sie können sich nicht vorstellen, dass das funktioniert, wenn im Wirtschaftsleben alle nur auf ihren eigenen Erfolg gucken, anstatt das Wohl des Vaterlandes im Kopf zu haben. Wenn es so etwas wie eine faschistische Wirtschaftsphilosophie gibt, dann ist es tatsächlich die, dass die existierenden Gegensätze im Kapitalismus, die Faschisten ja gerade nicht abschaffen wollen, nur insoweit zulässig sind, als dass sie sich für das Wohl der Nation bewähren. Das heißt, all das, was es im Kapitalismus an Interessensgegensätzen gibt, wird von den Faschisten nicht abgeschafft, nicht mal abgeleugnet, sondern an alle Seiten der Appell gerichtet, sich jetzt mal unterzuordnen mit ihren Interessen und ihre Interessen nur noch daran zu messen, ob sie dem Wohl der Nation nützen. Das heißt, die Faschisten melden in mindestens zwei Bereichen dringenden Korrekturbedarf an, beim politischen System und bei der Logik des Wirtschaftens. Und zwar deswegen, weil Faschisten die weltweite Konkurrenz zu einem Krieg der Völker und Rassen um Lebensraum und Macht verfabeln. Krieg ist Ausnahmezustand, Faschisten sehen ihre Nation dauernd und dauerhaft im Ausnahmezustand. Darum fordern sie eine Führung, die sich in ihrem Handeln ganz unabhängig von der Zustimmung der Geführten machen kann. Eben einen, wie sie sagen würden, autoritären Staat, der seine Soldaten nicht lang fragt, sondern Befehle gibt und gehorsam kriegt. Klammer auf. Den Faschisten der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1939 ist ganz gut zu Pass gekommen, dass die politischen Systeme vor dem Ersten Weltkrieg alle nicht so ganz demokratisch waren. Da haben sie mit dem Argument, die Demokratie habe zu all den Problemen der Zwischenkriegszeit geführt, bei ganz vielen Leuten auf große Zustimmung gestoßen. Die fanden viele Leute eine einleuchtende Erklärung, weil sie unter anderem eine ziemlich fehlerhaft positive Erinnerung an die Vorkriegszeit hatten. Klammer wieder zu. Im politischen System ist also damit die Parteienkonkurrenz um Wählerstimmen als Mittel der Herrschaftsermächtigung ad acta gelegt. So radikal gehen Faschisten im Wirtschaftlichen nicht vor. An der Marktwirtschaft, am Kaufen und Verkaufen, am Rechnen mit Geld und Gewinn, daran, dass die einen Privateigentum haben und die anderen Arbeitskraft, die sie an die Eigentümer verkaufen müssen, daran haben Faschisten keine Kritik. Ihnen fehlt nur der übergeordnete Standpunkt. Nutzt das der Nation? Eben nicht nutzt das dem Einzelnen. Das ist ein ganz grobes Missverständnis. Der Faschismus hat überhaupt kein Versprechen, dass es den Leuten gut geht. Er redet dauernd von Opfern und Tod, Helden und Mut und was nicht alles. Sein einziger Appell ans Verzichten, wer also glaubt, die Nazis hätten mit einem unglaublich umfassenden sozialstaatlichen Versprechungsprogramm die Wahlen gewonnen, der soll sich bitte dann wirklich mal die Wahlpropaganda der NSDAP angucken. Das stimmt nicht. Ich mache noch eine Klammer auf. Theorien, die Nazis hätten versucht, das Volk mittels toller Sozialleistungen ruhig zu stellen und darum den Weltkrieg angefangen, ist geradezu eine Umdrehung der Sache. Die Nazis haben Sozialleistungen geleistet, das hat der Nazistaat auch gemacht und auch hingekriegt, weil er wollte, dass die Leute begeistert bereit sind, Opfer zu bringen, nämlich unter anderem ihr Leben. Klammer wieder zu. Was ist nun sozialistisch am nationalen Sozialismus? Faschisten sind nicht gegen Konkurrenz. Sie finden Wettbewerb total gut, finden Hierarchien richtig, Konkurrenz muss sein, es soll eine Auslese der Besten geben. Was aber Faschisten nicht glauben, ist, dass Konkurrenz von sich aus allein die richtigen Resultate hervorbringt. Sie wollen eine umfassend betreute und organisierte Konkurrenz, die, wo sichergestellt ist, dass die, die die Faschisten für die Besten halten, dann auch oben sind. Da die Nationen in Konkurrenz zueinander stehen, muss sich die Konkurrenz der Einzelnen daran messen lassen, wie weit sie der Nation nützt. Das verordnet den Leuten, dass sie bei all ihrem Tun und Trachten Volk und Vaterland und nicht nur ihr eigenes Portemonnaie im Kopf haben. Also nicht mehr, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, sondern wenn alle an das Vaterland denken, dann ist auch an alle gedacht, soweit man an sie denken muss. Denn machen wir uns das bitte nochmal klar. Wer singt, denn die Fahne ist mehr als der Tod, der macht nicht Werbung für ein kollektives Chill-Out, für gutes Essen, leckere Getränke, schicke Schlafgelegenheiten, möglichst wenig Arbeit und viel netten Sex. Kurz für ein vernünftig organisiertes Wohlleben, wie es ein Kommunismus, der den Namen verdient, nun mal wäre. Das strebt der Faschismus nicht an, verspricht er auch nicht, er hat null Glücksversprechen, sondern predigt Kampf und Tod und Volksgemeinschaft. Die liberalen Märchen, es gehe beim ganzen Kapitalismus um das Glück des Einzelnen, streicht der Faschismus ganz einfach durch. Der Faschismus bekennt sich zu der Wahrheit, dass der Einzelne im Kapitalismus nur Material für die nationale Reichtumsproduktion ist. Und er ist insoweit auch ehrlicher. Im Gegensatz zu Kritikern der ganzen Sache findet er das aber ziemlich gut und fordert von den Leuten mehr Begeisterung dafür. Faschisten sind auch keine Gleichmacher. Das Herrenvolk von Untertanen, das sie schaffen wollen, ist hierarchisch gegliedert. Da gibt es Leute, die eher zum Führen und andere, die eher zum Ausführen geeignet sind. An der Ideologie von der Leistungsgesellschaft halten Faschisten deshalb durchaus fest. Aber sie fordern für den Staat das Recht, die Konkurrenz eben zu begutachten, sortieren, lenken und verbieten, wie das kapitalistische, demokratische Staaten sonst allenfalls im Kriegsfall tun. Das Recht jedes Gesellschaftsmitglieds, sein Schärflein für den nationalen Erfolg beizutragen. Das heißt, im Dienste anderer Leute Reichtum sich den Buckel krumm zu schuften. Dieses Recht auf Arbeit als Teilnahmepflicht an den Erzeugungsschlachten und die damit verbundene Garantie des Lebensunterhalts, das ist schon der ganze Sozialismus der Faschisten. Eine Agitation für Luxus und Wohlleben, die dann bitter enttäuscht wurde, ist weit und breit nicht auszumachen, sondern Agitation für ein anspruchsvolles Programm von Verzicht, Unterwerfung, Mitmachen. Wenn also Linke recht hätten, dass die ganzen Faschisten nur aus Versehen Faschisten wurden, dass es sich sozusagen um eine Art Sozialprotest von rechts handelt und so weiter, sondern dass die Faschisten eigentlich Sozialisten waren und sind, dann wäre eigentlich mal die Frage fällig, was das für ein schräger Sozialismus ist oder war, den man so locker mit so einem Drecksprogramm verwechseln kann. Für das Kapital war dieser nationale Sozialismus darum natürlich alles andere als eine Bedrohung. Nicht nur, weil er den Klassenkampf verbot und die Volksgemeinschaft dekretierte, sondern weil auch die Nazis gewinnbringende Unternehmen als Mittel des nationalen Erfolgs gebrauchen konnten und mussten. Die Indienstnahme für diesen nationalen Erfolg war sicherlich selber kein schlechtes Geschäft. Selbst da, wo sich mancher der Geschäfte mit dem Ausland machte, Einschränkungen und Verbote gefallen lassen musste, schuf der Staat zum Ausgleich genug andere Profitmöglichkeiten. Gerade so die Elektrochemieindustrie in Deutschland, die waren zuerst gar nicht begeistert von Herrn Hitler, aber haben echt kein schlechtes Geschäft während des Dritten Reichs gemacht. Die Arbeitsbeauftragten des ganzen deutschen Volkes, wie die Nazis Arbeitnehmer und Arbeitgeber nannten, waren unterschiedlich wichtig für das Kriegsprogramm und wurden darum auch unterschiedlich behandelt. Der Staat sollte, und das ist, wie gesagt, der ganze Sozialismus, gucken, dass die Arbeiter so über die Runden kommen, dass auch morgen noch genug von ihnen da sind und dass die, die da sind, auch weiter als Kanonenfutter und Steuerzahler treu zur Fahne stehen. Dass der Staat für den sozialen Frieden der unterschiedlichen Stände, die zusammenwirken sollen, sorgen muss, das ist eine Lebensweisheit, die die Faschisten nicht erfunden haben, wie wir alle wissen, sondern sie haben sie radikal zu Ende gedacht und sie haben, und das unterscheidet sie, sagen wir mal, von der bürgerlichen Demokratie, kein Vertrauen in die demokratischen Gewerkschaften gehabt, dass die schon selber sehen, wie abhängig die Arbeiter von den Kapitalisten sind. Nun haben die deutschen Faschisten gegenüber ihren Kollegen in Österreich, Italien, Spanien, Portugal etc. etc. nochmal eine Reihe von Besonderheiten gehabt. Die wichtigste war, dass die deutschen Faschisten nicht bloß von relativer Autarkie geträumt haben, sondern ganz praktisch versucht haben, Weltmacht zu werden, um aus dem Weltmarkt auszusteigen. Und dieses Programm haben die Nazis mit bislang beispielloser Brutalität durchgesetzt. Dabei haben die Faschisten etwas gemacht, nämlich sie haben das, was in jeder, für jeden Staat das wichtigste Mittel und die wichtigste Voraussetzung ist. Das wichtigste Mittel ist das Volk und die wichtigste Voraussetzung ist das Land, zu einer Art Selbstzweck gemacht. Nur ein genügend großer Raum sichert einem Volk die Freiheit des Daseins, hat Adolf Hitler in Mein Kampf geschrieben. Wo er den zu finden hoffte, daran hat Hitler nie einen Zweifel aufkommen lassen. Zitat: Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Deren Ziel war, und das, auch das Ziel kann man durchaus ernst nehmen, jedem Sprossen unseres Volkes sein eigenes Stück Grund und Boden zu geben. Und dann kann man sich, wenn das das Ziel war, vorstellen, was die Bewertung der Bevölkerung in Polen und der Sowjetunion war. Sie war im Weg und wurde entsprechend dezimiert. Das war kein theoretischer Rückfall in vorkapitalistische Zeiten, sondern die Faschisten sind da schon radikale Kinder des Kapitalismus, die die Voraussetzungen des Kapitalismus und des Nationalstaats zum Ziel an sich erhoben haben. Darin haben die Faschisten nur theoretisch nachvollzogen, wie wenig sich der Staat dem Kapital unterwirft, wenn er die Verhältnisse garantiert, unter denen es Profite machen kann. Die Faschisten waren radikale Idealisten des nationalen Erfolgs. In der bürgerlichen Demokratie gibt es eine Endlosschleife. Der Staat will den Erfolg des Kapitals, um mehr Macht zu haben, um besser den Erfolg des Kapitals durchsetzen zu können, um mehr Macht zu haben, um besser den Erfolg des Kapitals durchzusetzen. Ich kann das jetzt 3 Stunden lang weitermachen. Da sind die Nazis einfacher gewesen. Ziel war Macht und Stärke des deutschen Staates und Mittel dafür der Erfolg der deutschen Kapitalisten. Und jede Vermischung von Mittel und Ziel wäre den Nazis wie eine Versündigung an den eigentlichen Aufgaben des deutschen Staates vorgekommen. So viel zu den Stellen, wo Hitler gegen die Herrschaft des Geldes zu Felde zieht. Nicht der Erfolg des deutschen Kapitals, nicht der bloße Respekt vor den Wünschen des deutschen Staates, sondern Lebensraum für das deutsche Volk und die Vernichtung der jüdischen Rasse und die Versklavung der Ostvölker waren die deutschen Kriegsziele 39 bis 45. Das Räubern und Plündern, Erobern und Ausbeuten hat der deutsche Staat seinen Unternehmern erlaubt, nahegelegt, zum Teil sogar befohlen, um das machen zu können. Und die Nazis haben das bis ins Letzte gemacht. Die haben auch noch ausgerechnet, wie viel sie am durchschnittlichen Zahngoldvergaß der Juden verdienen und die Haare der KZ- und Vernichtungslagerinsassen benutzt, um U-Boote besser und billiger zu isolieren. Aber das war nicht der Grund ihres Mordprogramms, sondern die marktwirtschaftliche Abwicklung eines Tötungswunsches, der gar nicht mehr in Reichsmark und Pfennig ausrechnete, ob sich das Morden auch lohnt und das Reich sich diese Brutalitäten leisten kann. Das gilt ja heute als der Wahnsinn, dass die Nazis das nicht gut durchgerechnet haben und lieber erstmal den Krieg gewonnen haben, um dann die ganzen Leute umzubringen. Das zweite, untrennbar damit verbundene Kriegsziel war die Vernichtung der Sowjetunion. Mit der Oktoberrevolution durch die Bolschewiki war Russland als erstes staatssozialistisches Land zum Feind der Welt erklärt worden. Und darin war sich Hitler mit seinen bürgerlichen Kollegen übrigens ziemlich einig. Er schrieb: Im russischen Bolschewismus haben wir den im 20. Jahrhundert unternommenen Versuch des Weltjudentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen. Der Hitler-Stalin-Pakt war von deutscher Seite also von Anfang an ein Spiel auf Zeit. Das Ziel des Kriegs war die restlose Vernichtung des europäischen Judentums und der Sowjetunion gleichermaßen. Der Zweite Weltkrieg war darum kein bloßes Kräftemessen zwischen Staaten. Das gilt noch in anderer Hinsicht. Die völlige Souveränität des eigenen Staates, also tun und lassen zu können, was man will, ist das Ideal jeden Imperialismus. Als dessen radikale Anhänger haben die Nazis jeden wirklichen ausländischen Souverän, den sie in ihre Krallen gekriegt haben, vollständig vernichtet. Ersetzung durch Generalgouvernement, Protektorat oder abhängige Marionettenregierung. Es ging also nicht darum, die Souveränität des anderen Staates zu benutzen, wie das demokratische Außenpolitik macht, sondern sie zu brechen und zu zerstören und das Menschenmaterial unter die vollständige Verfügungsgewalt des deutschen Staates zu bringen. Somit haben die Nazis versucht, aus der Staatenkonkurrenz dadurch auszusteigen, dass die rivalisierende Staaten als ernsthafte Konkurrenten ausgeschaltet werden sollten. Und genau das hat dazu geführt, dass Deutschland, Japan und Italien eine weltweite Koalition von USA, Großbritannien und Sowjetunion zusammengebracht haben, die aus sehr unterschiedlichen Gründen den aggressiven Imperialismus der Achsenmächte erledigten. Für den Fall des Siegs wäre Nazi-Deutschland die unumstrittene Macht in Europa gewesen. Und die Planung für das Nachkriegs-Europa kommt einem schwer bekannt vor. Ich zitiere: Der Europäische Staatenbund ist eine Gemeinschaft souveräner Staaten, die sich gegenseitig ihre Freiheit und Unabhängigkeit gewährleisten. Die im Staatenbund vereinten Nationen werden die Interessen Europas nach außen hin gemeinsam wahren. Die europäische Wirtschaft wird von den Gliedern des Staatenbundes auf der Grundlage ihrer gemeinsamen und nationalen Interessen gestaltet werden. Das Ziel soll sein, sowohl den materiellen Wohlstand wie die soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit in den einzelnen Staaten zu erhöhen. Die der Belebung des innereuropäischen Güteraustausches entgegenstehenden Zoll- und anderen Schranken zwischen den einzelnen Gliedern des Staatenbundes sollen fortschreitend beseitigt werden. Es klingt, als wäre es der Vertrag von Maastricht oder der neue Grundlagenvertrag der Europäischen Union. Aber wenn ich jetzt behauptet hätte, das wäre das Europaprogramm der Linkspartei, wäre hier im Saal vermutlich auch nicht allzu viel Unruhe aufgekommen. Es ist aber eine Denkschrift des Auswärtigen Amts des Deutschen Reichs vom 9. September 1943 für ein Nachkriegseuropa. Die Jungs waren ihrer Zeit voraus und man sollte das gar nicht als bloße Phrasendrescherei abtun. Mal ernst genommen zeigt sich nämlich, dass die Ideale von Wirtschafts- und Außenpolitik bei Faschisten und bürgerlichen Demokraten ziemlich ähnlich sind, wenn die Machtverhältnisse stimmen, haben die Faschisten nicht mal was gegen einen Binnenmarkt. Es gibt heute jede Menge Faschisten und Nazis, die sich insoweit sehr links dünken, als dass sie Hitler und seiner Bande diese Identität von bürgerlich-demokratischer und faschistischer Politik ankreiden. Ihnen kommt die Nähe zum Üblichen geradezu als Verrat vor. Wie wichtig die sind, diese Linkskritiker, Linksfaschisten, das können hier im Saal vermutlich Leute viel besser beurteilen als ich. Was ich zu Ihnen theoretisch zu sagen habe, Sie sind nur die radikalere Fassung des faschistischen Programms, Leute, die den Ausnahmezustand so ernst nehmen, dass ihnen jedes Rechnen mit Geld als eine Versündigung an Staat und Volk vorkommt. Deren nationaler Sozialismus ist eine Kaserne, in der tatsächlich alle nur ihre Ration bekommen. Für eine Linke, die diesen Namen verdient, ist das praktisch eine ziemliche Herausforderung, weil man sich mit denen eben herumschlagen muss. Theoretisch hingegen ist das ein ziemlich einfacher Feind. Verwechslungsgefahr besteht nämlich auch hier nur dann, wenn Linke etwas anstreben, was mit Kommunismus nicht das Geringste zu tun hat.